Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. So, would you like to be a worshiper? So, möchtest du ein Anbeter sein? Would you like to be completely surrendered to God? Möchtest du vollständig Gott hingegeben sein? Look, the Bible says that those who worship God worship Him in spirit and in truth. Schau, die Bibel sagt, dass die wahren Anbeter ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. See, the greatest spiritual sacrifice that you could ever bring to God is true worship. Das größte geistliche Opfer, das du Gott dir bringen kannst, ist wahre Anbetung. Total and complete and true surrender to the Father. Totale, vollkommene und wahre Hingabe zum Vater. That's the one that he's seeking. Das ist, was er sucht. You know, it's so very interesting. Weißt du, es ist so interessant. That this is what the heart of God seems to desire so greatly. Das scheint sich das Herz Gottes so sehr zu wünschen. People who are in spirit and in truth completely surrendered to the Father. Menschen, die im Geist und in der Wahrheit dem Vater vollkommen hingegeben sind. My friend. Mein Freund. I believe that so many of our problems go back to the point that because we're not true worshipers. Ich glaube, dass so viele unserer Probleme daraus kommen, dass wir nicht wahre Anbeter sind. Think about how many problems we face because we're not surrendered. We are self-focused. Denk daran, wie viele Probleme wir haben, weil wir nicht hingegeben sind, weil wir selbstzentriert sind. All day long the Father's looking, where are the people who are completely surrendered? Where are my children who are totally surrendered? Den ganzen Tag hält der Vater Ausschau. Wo sind die Menschen, die vollständig hingegeben sind? Wo sind meine Kinder, die total hingegeben sind? We go to a meeting and sing, I surrender, and then we walk out of the meeting and do whatever we want to. Wir gehen zu einem Meeting und singen, ich gebe mich hin, ich gebe mich hin. Und dann verlassen wir das Meeting und machen, was auch immer wir wollen. You know, I've met so many people that came to me for prayer. Weißt du, ich habe so viele Menschen getroffen, die zu mir für Gebet kamen. I mean, they want a prayer to fix what their lack of surrender has caused. Sie wollen ein Gebet, um das zu lösen, was ihr Mangel an Hingabe verursacht hat. If this is our heart attitude, people, we fool ourselves. Wenn dies unsere Herzenseinstellung ist, Leute, dann halten wir uns selber zum Narren. If the Father seeks true worshipers, that means true worshipers is the best thing that we can be. Wenn der Vater wahre Anbeter sucht, dann sind wahre Anbeter das Beste, was wir sein können. So that means if we're not totally surrendered, which is true worship. Das bedeutet, wenn wir nicht total hingegeben sind, was wahre Anbetung bedeutet. What's gonna happen? Was passiert? Our life don't make sense. Unser Leben macht keinen Sinn. We have problems here, we have problems there. Wir haben hier Probleme und dort Probleme. And then we keep trying to fix a problem. We hope to convince God that He will fix them. Und dann versuchen wir unsere Probleme zu lösen. Wir hoffen Gott zu überzeugen, dass er sie löst. You know, and we have to really come to this place where we understand deep in our hearts. Weißt du, wir müssen wirklich an diesen Punkt kommen, wo wir tief in unserem Herzen verstehen. True freedom is to give the Father what he's looking for. Das wahre Friede bedeutet, dem Vater das zu geben, wonach er sucht. To be truly surrendered people. Wahre hingegebene Menschen zu sein. You know, and this is not an outward action, it's an inner heart attitude. Weißt du, das ist nicht eine Aktion, die man im Äußeren macht. Das ist eine innere Herzenshaltung. Now the inner heart attitude will always have an outward fruit. Die innere Herzenshaltung wird immer eine sichtbare Frucht als Folge haben. Because Abraham was already completely surrendered in his heart, the outward fruit was he simply obeyed God. Weil Abraham in seinem Herzen bereits völlig hingegeben war, war die Frucht davon ganz einfach, Gott zu gehorchen. We have to understand that it doesn't make sense to live life unless it's completely surrendered to the Father. Wir müssen verstehen, dass das Leben keinen Sinn macht, außer wenn es völlig dem Vater hingegeben ist. I cannot tell you how many thousands of people have personally come to me and asked for prayer. Ich kann dir nicht sagen, wie viele tausend Menschen persönlich zu mir kamen und mich um Gebet baten. And when I patiently listened to story after story after story. Und nachdem ich geduldig Geschichte um Geschichte angehört habe, I realized that the problem is always from the same root. Realisierte ich, dass das Problem immer von der gleichen Wurzel kommt. We want God through an answer of a little prayer fix the problem that we have because of lack of surrender. Wir wollen, dass Gott unser kleines Gebet beantwortet und unser Problem löst, das aus Mangel an Hingabe entstanden ist. And when a little prayer doesn't fix it, und wenn das kleine Gebet es nicht löst, We get bitter, we get angry at God. Werden wir bitter und ärgern uns über Gott. We shift the blame. Wir schieben die Schuld ab. We run away from our difficulties. Wir rennen davon von unseren Schwierigkeiten. Instead of stopping whatever we're doing and surrender. Lasst uns damit aufhören, was auch immer wir tun, und lasst uns hingeben. You know, God is not too impressed how much you sing I surrender if your life is not truly surrendered. Gott kann nicht beeindruckt werden, wie viel du auch immer denkst, dass du dich hingibst, wenn dein Leben nicht wirklich hingegeben ist. On the other hand, if your life is completely surrendered, God doesn't need your song I surrender either. Andererseits, wenn dein Leben völlig hingegeben ist, braucht Gott auch nicht dein Lied Ich gebe mich hin. Now, you can sing whatever song you will, won't you? Du kannst das Lied singen, welches du auch immer singen willst. But don't ever sing a song that doesn't match your life. Aber singe nie ein Lied, das nicht zu deinem Leben passt. Because the Bible calls this hypocrisy. Denn die Bibel nennt dies Heuchelei. So the Father right now at this very moment is looking for people. Also der Vater sucht gerade jetzt in diesem Moment Menschen, who are so 100% surrendered, die so 100% hingegeben sind, that they've kicked themselves off the throne of their lives. Die so 100% hingegeben sind, dass sie sich selber vom Thron ihres eigenen Lebens herunterstoßen. Many times I said to people, viele Male sagte ich zu Menschen, the greatest favor that you can ever do yourself, die größte Gefälligkeit, die du dir selber machen kannst, ist, is to kick yourself off the throne of your life. Dich vom Thron deines Lebens zu stoßen. Once you do that, life will be great. Wenn du das einmal machst, wird das Leben wunderbar sein. So, surrender. Also, gib dich hin. That's called true worship. Das nennt sich wahre Anbetung. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.